Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Tobias Stefan, auch bekannt als Extra Tobi für das Krähennest. Wir hatten ja vor kurzem ein kleines Gespräch mit Jens Ballerstedt, der seinerseits Mitarbeiter im Landtag ist und für Simone Brandt MDL arbeitet. Und jetzt gibt es eine kleine Erfolgsmeldung, die Jens mal eben verkünden möchte. Ja, und zwar gibt es im Landtag Ausschüsse und Unterausschüsse. Und da wir ja momentan versuchen, uns die Protokolle der letzten Sitzungen, die vor der Neuwahl stattgefunden haben, alle durchzulesen, haben wir versucht, auch natürlich die Protokolle für die Unterausschüsse zu finden. Und die Mitarbeiterin von Lukas Lammler, keine Piratin, aber extrem nett und neugierig, hat bei allen möglichen Quellen nachgefragt und gesagt, wie ist denn da jetzt? Wir suchen da die Informationen. Was ist denn da gelaufen? Worauf wir erfahren haben, dass seit 2004 tatsächlich die Unterausschüsse nicht mehr protokolliert worden sind. In keiner Art und Weise. Steht immer nur drin, kein Protokoll. Die Landtagsverwaltung hat gesagt, das wäre aus Kostengründen gewesen. Man hätte sich Protokollantenstellen gespart. Jetzt kam es zur Unterausschusssitzung Bergbausicherheit, in der der liebe Lukas Lammler sitzt. Und als denn dann diese Sitzung anfing, meldete sich der Vorsitzende dieses Unterausschusses und sagte, ja, wir haben da ja so ein kleines Problem mit der Protokollierung. Und während dieses Gespräches merkte Lukas, dass auch so ein Ausdruck von der Verwaltung auf dem Schreibtisch des Vorsitzenden von dem Ausschuss lag. Und er meinte, ja, wie wäre es denn, wenn wir ab jetzt vielleicht zumindest damit anfangen würden, Abstimmungsprotokolle zu führen? Und alle haben irgendwie zugestimmt. Und dann ist Lukas sogar noch ein Schrittchen weitergegangen. Und ab jetzt werden alle Unterausschüsse auch Audio protokolliert. Das war der Vorschlag von Lukas, der gesagt hat, ja, wenn kein Geld für Protokollanten da ist, machen wir halt ein Audioprotokoll, schneiden wir halt mit. Leider ist es noch so, dass diese Audioprotokolle vorerst nicht öffentlich sein werden, also nicht für jeden Bürger zugänglich. Schade. Sehr schade, aber es ist ein erster Schritt. Also es wird zumindest jetzt schon aufgrund unserer Nachfrage, warum das denn nicht gemacht wurde, wird ab jetzt protokolliert und man muss sich das überlegen, der Unterausschuss Bergbausicherheit, da geht es um diese ganze Sache von der RAG, also die Ruhrkohle AG, da geht es um Multimillionenbeträge und das war nicht protokolliert. Ab jetzt ist es das, zumindest für uns einsehbar, also für uns, die wir in den Ausschüssen arbeiten, für den Bürger noch nicht, aber das ist dann Schritt 2. Also wir fangen jetzt da erstmal an und ich finde, das ist ein Erfolg, den man schon mal vermelden kann. Piratiges Nachfragen und neugierig sein, das führt hat, dass sich Politik ändert und da können wir ein bisschen stolz drauf sein, finde ich. Ja, da kann man stolz drauf sein. Ich würde sagen, liebe MDLs, weiter so. Ist ein kleiner Anfang, noch mehr davon. Und irgendwie müssen die uns jetzt ja mindestens noch mal gute 4-3 Vierteljahre aushalten, oder? Ja, wir haben vor, nicht locker zu lassen und immer weiter zu nerven. Jens, ich danke dir für die kurze Info und würde sagen, bis zum nächsten Podcast. Bis demnächst. Ciao. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.